Chiz, Alter, das ist mein Liebeslied. Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber hört es bis zum Ende an. Ich bin verliebt und lass es euch wissen, auch wenn sie mich dafür hassen und dissen. Ich steh zu dir, denn du stehst zu mir und mein Leben hier leb ich neben dir. Stopp, Kiresi, eins nach dem anderen, ich lernte dich kennen über einen Bekannten. Hatte viel von dir gehört, wollte dich endlich sehen, als es so weit war, blieb mein Herz fast stehen. Ich war nervös, der Schweiß brach aus und ich fühlte mich wie in einem Treibgashaus. Doch da musste ich durch, kein Weg zurück und ich wusste, von mir steht mein Glück. Langsam war es peinlich, ich musste was sagen, denn ich merkte, du hattest keine Lust mehr zu warten. Mir fehlten die Worte, doch ich wagte den Schritt. Kiresi am Mic und du jagst in dem Shit. Du und ich, nur wir beide, du gehörst zu mir, du bist meine Kleine. Du und ich zählen meine Scheine, wenn du weg bist, bin ich alleine. Du bist mein Yin, ich bin dein Yang, das Schicksal sagt, wir gehören zusammen. Du verstehst mich perfekt und wir streiten nicht auf ewig, wir beide. Von unserem ersten Date warst du nicht sehr begeistert, doch es gab ein zweites, das hat mich sehr erleichtert. Ich war vorbereitet, konnte mich gehen lassen und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Jeder Anfang ist schwer, doch wir haben's geschafft. Hip-Hop hat aus uns ein Paar gemacht. Sie haben anfangs gelacht, doch mussten erkennen, niemand auf der Welt kann uns beide trennen. Du bist glücklich mit mir, ich bin süchtig nach dir. Alles, was wir uns wünschen, das wird wirklich passieren. In einer Welt voller Hass bist du mein Stück vom Frieden und ich weiß, wir werden uns für immer glücklich lieben. Leider können wir uns so selten sehen und Neider wollen, dass wir untergehen und weiter können uns nicht verstehen, doch weiter werden wir beide gehen. Du und ich, nur wir beide, du gehörst zu mir, du bist meine Kleine. Du und ich zählen meine Scheine, wenn du weg bist, bin ich alleine. Du bist mein Yin, ich bin dein Yang, das Schicksal sagt, wir gehören zusammen. Du verstehst mich perfekt und wir streiten nicht auf ewig, wir beide. 06 der Beginn, 09 unser Jahr, was damals nicht klappte, klappt heute wunderbar. Ich schrei dich nicht an, ich schreibe voll Stolz, denn Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Ein ruhiger Typ, ich bin von dieser Sorte, nur mit dir bin ich ein Mann der vielen Worte. Egal wo wir hinkommen, sie zeigen Respekt, denn sie müssen gestehen, wir zwei sind nicht schlecht. Wir sind nicht perfekt, doch wer ist das schon? Für diesen harten Weg wollen wir ein bisschen lohnen und es sieht gut aus, bald sind wir am Ziel. Wie Kinder vom Spielen träumen wir von dem Deal. Nichts ist unmöglich, du schenkst mir Vertrauen. Ich lass dich nicht hängen, du kannst auf mich bauen. Du willst die Wahrheit sehen, schau mir tief in die Augen. Dass es uns zwei was wird, wollte nie jemand glauben. Du und ich, nur wir beide, du gehörst zu mir, du bist meine Kleine. Du und ich zählen meine Scheine, wenn du weg bist, bin ich alleine. Du bist mein Yin, ich bin dein Yang, das Schicksal sagt, wir gehören zusammen. Du verstehst mich perfekt und wir streiten nicht auf ewig, wir beide, das Mike und ich. Du und ich, nur wir beide, du gehörst zu mir, du bist meine Kleine. Du und ich zählen meine Scheine, wenn du weg bist, bin ich alleine. Du bist mein Yin, ich bin dein Yang, das Schicksal sagt, wir gehören zusammen. Du verstehst mich perfekt und wir streiten nicht auf ewig, wir beide, das Mike und ich. Niemand kann uns trennen, hört ihr? Nur wir beide, nur das Mike und ich. Alle anderen fickt euch. Und Q sagt, ich schmier euch eine, Alter. Fick das Motherboard. Mm.